Erster Issachar hatte 4 Söhne. Ihre Namen waren Tola, Pua, Jasub und Simron. Zweiter Tolas Söhne waren Osi, Rephaia, Jeriel, Jahemai, Jibsam und Samuel. Sie waren Anführer ihrer Familien. Zur Zeit von König David gab es 22.600 starke Soldaten. Dritter Ussis Sohn war Jesraja. Die Söhne von Jesraja waren Michael, Obadja, Joel und Jissia. Alle 5 waren Anführer. Vierter in ihren Familien gab es 36.000 Soldaten für den Krieg. Sie hatten viele Frauen und Kinder. Fünfter alle Männer vom Stamm Issachar waren starke Soldaten. In den Listen standen insgesamt 87.000 Männer. Sechster Benjamin hatte 3 Söhne, Bela, Becher und Jediael. Siebter Belas Söhne waren Ezbon, Ussi, Ussiel, Jerimot und Iri. Diese 5 Männer waren Anführer und Soldaten. Es waren 22.034 Männer. Achten Bechers Söhne waren Semira, Jos, Elisa, Eljunai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot und Alemet. Neunter in ihren Listen standen 20.200 starke Soldaten und Anführer. Zehnter Jediaels Sohn war Bilhan. Bilhans Söhne waren Jös, Benjamin, Egut, Kenana, Setan, Tarsis und Ahisahar. Elfter das waren die Söhne von Jediael. Sie waren Anführer und starke Soldaten. Es waren 17.200 Männer für den Kampf. Zwölfter Suppim und Huppim waren die Söhne von Ir, Husim war der Sohn von Ar. Dreizehnter Naphtalis Söhne waren Jazil, Guni, Jeser und Salum. Sie waren Nachkommen von Bilha. Vierzehnter Manasses Söhne waren Asriel und Maschir. Maschir war der Vater von Gilead. 15. Maschir suchte Frauen für Huppim und Suppim. Seine Schwester hieß Macha. Ein anderer Nachkomme hieß Zelophat. Er hatte nur Töchter. 16. Macha war die Frau von Maschir. Sie bekam einen Sohn namens Peres. Sein Bruder hieß Seres. Seine Söhne waren Ulam und Rekem. 17. Ulams Sohn war Bedan. Das sind die Nachkommen von Gilead. Gilead war der Sohn von Maschir und Enkel von Manasse. 18. Seine Schwester Hamolechet bekam die Söhne Ischod, Abisa und Mahela. 19. Semidas Söhne waren Ayan, Sechem, Liki und Anjam. 20. Ephraims Sohn war Sutela. Sein Sohn war Beret. Sein Sohn war Tahat. Sein Sohn war Eliada. 21. Dessen Sohn war Sabbat. Dessen Sohn war Sutela. Männer aus Gad töteten Eser und Eliad. Sie wollten dort Tiere stehlen. 22. Ihr Vater Ephraim war lange Zeit sehr traurig. Seine Brüder kamen und trösteten ihn. 23. Ephraim schlief mit seiner Frau. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Er nannte ihn Beria. In seinem Haus gab es zu dieser Zeit Unglück. 24. Seine Tochter hieß Sera. Sie baute die Städte Beth-Horon und Ussen-Sera. 25. Sein Sohn war Repha. Sein Sohn war Resef. Sein Sohn war Tela. Sein Sohn war Tahan. 26. Sein Sohn war Ledan. Sein Sohn war Amihaudi. Sein Sohn war Elisama. 27. Sein Sohn war Nun. Sein Sohn war Josua. 28. Sie wohnten in Bethel und in den Dörfern daneben. Sie wohnten auch in Naran, Geser und Sichem bis nach Aya. 29. Der Stamm Manasse hatte die Städte Bethshan, Tanach, Megiddo und Dor. Dort wohnten die Nachkommen von Josef. 30. Assas Söhne waren Jimna, Jiswa, Beria und ihre Schwester Sera. 31. Berias Söhne waren Heber und Malchil. Malchil war der Vater von Birsayit. 32. Heber war der Vater von Jaflet, Sema, Hotam und ihrer Schwester Soa. 33. Jaflets Söhne waren Pasach, Bimahal und Aswat. 34. Semas Söhne waren Ahi, Roga, Huba und Aram. 35. Sein Bruder Helem hatte die Söhne Zophar, Jimna, Seles und Amal. 36. Zophas Söhne waren Sur, Han Efer, Sual, Beri und Jimra. 37. weitere Söhne waren Bezer, Hot, Samma, Silsa, Jitran und Bera. 38. Jeters Söhne waren Jefune, Pispa und Ara. 39. Ulas Söhne waren Ara, Haniel und Rizia. 40. Das waren die Söhne von Assa. Sie waren Anführer und starke Soldaten. Es waren 26.000 Männer für den Krieg bereit.